Auftakt der Metamorphose bei Ovid, ja, der erste Satz dieses Werkes, der lautet ja ungefähr so: In diesem Werk ist also von Gestalten zu künden, die in neue Körper verwandelt werden. Dazu treibt mich der Geist. So fängt es an, ja. So treibt mich der Geist. Ihr Götter, da ihr sie gewandelt, fördert mein Werk und lasset mein Lied in dauerndem Flusse vom Beginne der Welt bis auf meine Zeiten gelangen. Ja. Ein Mensch kann ein anderer werden, wenn er es dann auch will, wenn er es tatsächlich will. Warum? Vorher war ich ein Mann. Das ist eine sogenannte Schnellumschaltung nach Professor Schulz. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Es sind alles letztlich Fußnoten zum Neuen Testament. Da rührte Kirke sie mit der Rute und sperrte sie in den Kurven. Ja gut, das gehört mit zum breiten Spektrum der Modifikationen von Verwandlungen. Denn sie hatten von Schweinen die Köpfe, Stimmen und Leiber, auch die Borsten. Vorher. Nachher. Nachher. Metamorphosen. Feature von Rolf Kanzen. Vorher Pfui. Nachher Hui. Und umgekehrt. Vorher Raupe. Nachher Schmetterling. Vorher Kaulquappe. Nachher. Nachher Prinz. Vorher Leichenteile. Nachher Frankenstein. Vorher altes Ehepaar. Da sah Philemon, wie Bautzis sich umlaubte. Und Bautzis ersah an Philemon dasselbe. Und als schon über beider Gesichter der Wipfel emporwuchs, tauschten sie Worte, solange sie durften. Leb wohl, oh mein Gatte. Hinterher Linde und Eiche. Vorher Doppelkinn, Tränensäcke, dicker Bauch, Hängebusen. Kann heute sich eine neue Nase zulegen. Hinterher straff, schlank, Sixpacks, stramme Brust und ein süßes Näschen. Was ist jetzt geschehen? Was ist passiert? Der Mensch hat nur anders gedacht. Und dadurch, dass er anders gedacht hat, hat er anders bekommen. Und umgekehrt. Vorher Nofretete. Hinterher Frau Müller. Vorher Brot und Wein. Nachher Leib und Blut. Vorher quicklebendig. Nachher Mausetot. Die Erfahrung, dass die Welt kein statisches Sein hat, sondern dass sie auf irgendeine Weise bewegt ist und rätselhafterweise bewegt ist. Metamorphosen sind eben Erzählungen, um uns diese Bewegung und diesen Stoffwechsel der Welt begreiflich zu machen. Nicht begrifflich, das ist eine spätere Form, dass man das wissenschaftlich oder sowas beschreiben kann. Nee, es soll uns erstmal begreiflich gemacht werden, durch Erzählungen, ja? Durch Mythen etc. Ja? Steffen Dietzsch ist Professor für Philosophie. Vorher alles klar. Nachher alles fließt. Ich glaube, das ist die elementarste Form, die man aufrufen muss, wenn man über Metamorphosen reden will. Keine Erscheinung behält die Gestalt. Die Verwandlerin aller Dinge, Natur, schafft stets aus den alten erneuerte Formen. Nichts geht unter im riesigen Weltall, o schenket mir Glauben, sondern es wandelt und erneuert die Form. Ich denke, dass das Hauptmotiv des Interesses an Verwandlungen in dem Bewusstsein wurzelt, dass nichts von dem, was zu unserem Leben und zu unserer Umwelt gehört, als wirklich stabil betrachtet werden kann. Monika Schmitz-Ehmanns ist Professorin für Literaturwissenschaften. Unser Naturverständnis ist anders geworden, infolge von Technisierung, aber auch infolge von historischen Erfahrungen. Das ist eines. Und bezogen auf Einzelne ist Verwandlung ebenfalls etwas, das man zu den alltäglichen Erfahrungshorizonten rechnen muss. Man kann sich von einem Mann in eine Frau verwandeln oder umgekehrt. Vorher Stabilität. Nachher Brösel. Vorher Orientierung. Nachher Irritation. Und umgekehrt. Man nennt es Entstehen, wenn es beginnt, etwas anderes zu sein, als es vorher gewesen. Sterben, wenn das So-Sein endet. Wird jenes auch hierhin, dieses auch dorthin versetzt? Die Summe verändert sie niemals. gibt ja am Ende diese Pythagoras-Rede im 15. Buch der Metamorphosen. Und das ist so die Idee, alles verwandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Man hat das oft so als Ovids Philosophie der Geschichte gelesen. Aber wenn man das genau liest, sieht man, das ist eine Parodie des Projekts der Philosophie, die Welt dann letzten Endes doch noch in Begriffen, in den Griff zu bekommen. Vorher alles fließt. Vorher griechisch, Panterei, alles fließt. Nachher Parodie. Andreas Dorschel ist Professor für Philosophie. Da spielt das Unheimliche hinein, das ein Lachen, zu dem wir vielleicht ansetzen, im Hals stecken bleiben lässt. Also unheimlich in dem genauen Sinne, dass wir nicht daheim sind in einer Welt, in der alles zu allem werden kann, in einer Metamorphosenwelt. Nachher Wissenschaft, Differenzierung, Rationalität. Vorher Mythos, Dissoziation, Fantasie. Und umgekehrt. Nichts, so möchte ich glauben, vermag in derselben Gestaltung lange zu dauern. Ich werde es nie vergessen, ich hatte die Veranstaltung zu Ende und da saß ein Typ, der sah aus wie Stullebier. Der Typ sah sowas von gruselig aus und dann blieb er in der ersten Reihe sitzen, ich werde es nie vergessen, guckte mich an, fixierte mich so und schüttelte den Kopf und ich dachte, oh, was ist jetzt, was hast du jetzt erzählt? Jetzt hast du wieder einen von diesen Pessimisten, die wieder gegenhalten. Frank Wilde ist Mentaltrainer. Er trainiert Menschen in Wirtschaft und Politik, in Bildungseinrichtungen und im Leistungssport. Frank Wilde verwandelt Menschen. Bei dem hat es im Kopf dann echt Klick gemacht. Und das ist für mich als Trainer so geil, wenn du Leuten, die du weißt gar nicht, was bei denen im Kopf abgeht, aber auf einmal zünden die, weil die einen Impuls kriegen und sagen, Mann, ich habe ja sowieso schon immer so abgedreht gedacht, aber der Coach hat mich gerade bestätigt, dass ich das machen kann und dann probieren wir es einfach aus. Und jetzt ist es ganz toll. Vorher Loser. Nachher Winner. Anders als bei Frank Wilde bedarf es bei Ovids Verwandlungen göttlicher Impulse oder gar Zaubermittel. Berührt von dem Zaubermittel, dem düstern, Aufstieg, Erfolg, Verbesserung. Vorher Opel. Nachher Lamborghini. Davon ist bei Ovid nicht die Rede. Keine Vervollkommnung, keine Verschönerung, keine Verbesserung, nur Verwandlung. Berührt von dem Zaubermittel, dem Düstern, schwand ihr sogleich das Haar. Es schwanden ihr Nase und Ohren. Eine sogenannte Schnellumschaltung nach Professor Schulz. Winzig wurde das Haupt. Sie schrumpfte am Leibe zusammen, magere Fingerlein hingen anstelle der Beine zur Seite. Aber der Rest blieb Leib. Doch siehe, sie lässt einen Faden ihm entquellen. Die frühere Webekunst übt sie als Spinne. Die Metamorphose ist gewissermaßen der Oberbegriff und auch das Prinzip vor allen Dingen, das uns überhaupt erlaubt, solche Veränderungen zu identifizieren und sie als Veränderungen beschreiben zu können. Vorher Arachne, nachher Spinne, danach Arachnologie. Man muss eigentlich fragen, ist die Kontinuität in der Verwandlung überhaupt zu fassen? Wir sagen ja manchmal im Leben, das ist doch nicht zu fassen. Ja? Das ist eine normale Reaktion auf Verwandlungen, dieses, das ist doch nicht zu fassen. Verwandlungen lassen sich anscheinend nicht so auf den Begriff bringen. Also Verwandlung ist kein rationales Muster in dem Sinne, in dem Veränderung das ist. Ovid erzählt in 15 Büchern mehr als 100 Verwandlungsgeschichten. Alle in Hexametern, also lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang, kurz. Die Verwandler sind die Götter. Sie verfolgen keine gemeinsame Strategie. Es gibt kein durchgehendes Motiv, keine Moral. Die Götter spielen mit den Menschen. Und Ovid spielt in seinen um das Jahr Null geschriebenen Metamorphosen mit den Mythen und mit dem Thema der Verwandlung. Vorher, nachher, nachher, vorher, vorher, vorher. Nach vorher, vorher. In den Märchen der Brüder Grimm wurde es dann wieder hübsch übersichtlich. Böse Stiefmutter-Hexenkönigin verwandelt 6 Königssöhne mittels Gifthemdchen in 6 Schwäne. Gute Königstochter verwandelt die Schwäne mittels Sternenhemdchen retour. Hexenkönigin wird exekutiert. Alles wieder okay. Oder cholerischer Vater verwünscht 7 Söhne in Raben. Was opferbereite Tochter mittels abgeschnittenem Fingerchen annulliert. Glückliche Familie. Wie bei Spider-Man und Co. ist hier die Metamorphosenwelt in Ordnung. Sie ist übersichtlich und moralisch sauber. In ihr kämpfen die Guten gegen die Bösen. Die Guten gewinnen selbstverständlich und haben erst nach Eheschließung heterosexuellen Sex. Bekanntlich hatte Ovid ja ein gestörtes Verhältnis zur Obrigkeit. Kurzum, bei Ovid geht, im Gegensatz zu Grimms Märchen, fast alles durcheinander. Nur nicht die Hexameter. Ovid natürlich ist kein Verkünder von Mythen mehr, sondern er ist ein Mythologe. Also er verwendet die Mythen als Stoff einer ziemlich raffinierten Literatur. Das setzt schon eine Distanz zum Mythos voraus. Ovids Metamorphosen wirkten sehr inspirierend bis in die Gegenwart. Also es ist ganz interessant, dass eine ganze Reihe von Autoren sich für Ovid interessieren als zum einen Stofflieferant, und zum anderen auch als potenzielle literarische Figur. Und bei Ransmeyer, der auf die Idee, einen Ovid-Roman zu schreiben, wohl auch durch Enzensberger gebracht worden ist, ist sicherlich einerseits dieses Faszinosum von Verwandlungsgeschichten selbst ausschlaggebend gewesen. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem Schwein verwandelt. Das ist eine sogenannte Schnellumschaltung. Was ist mit mir geschehen? Dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergesse? Dachte er. Schnellumschaltung nach Professor Schulz. Ich war auf einer Klippe eingeschlafen. Lautréamont. Vornamen und umständliche Adelstitel sparen wir uns. Und Kirke rührte ihn mit der Rute. Die Gesänge des Maldoror. Eine Traumverwandlung Mitte des 19. Jahrhunderts. Man atmet durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das macht man dreimal nach Möglichkeit im Sitzen. Weil wenn man das Ganze im Liegen macht, löst man einen sogenannten Einschlafreflex aus. Man pennt ein. Ich träumte, ich wäre in den Körper eines Schweines hineingeraten. Ich wälzte meine Borsten in kuttigsten Sümpfen. Sollte dies eine Belohnung sein? Ziel meiner Wünsche. Ich gehörte nicht mehr der Menschheit an. Derart legte ich diese Tatsache aus und empfand eine Freude dabei, die mehr als tief war. Und jetzt lerne ich das bewusst zu atmen. Es geht übrigens ganz schnell, das kann jeder, das ist, also braucht keine Fähigkeit oder so. Die Verwandlung erschien meinen Augen immer nur als das hohe und großmütige Echo eines vollkommenen Glückes. Ich versuchte meine Zähne an der Rinde der Bäume. Meine Schweineschnauze betrachtete ich mit Wonne. Es blieb auch kein Tüpfelchen Göttlichkeit übrig. Ich konnte meine Seele bis zur äußersten Höhe dieser unaussprechlichen Wollust erheben. Augen zu, durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen, das mache ich dreimal und dann atme ich ganz normal weiter. Und schon habe ich mich umgestaltet und bin in diesem Alpha-Zustand. Da gab es keinen Zwang mehr. Wenn ich töten wollte, tötete ich. Das passierte mir sogar oft und niemand hinderte mich daran. Tagsüber schlug ich mich mit meinen neuen Artgenossen. Ich war der Stärkste und blieb immer Sieger. Um da wieder rauszukommen, zählt ein Mensch von 1 bis 50 raus. Also einfach, dass er sich sagt, 1, 2, 3, 4, 5, macht die Augen auf und hat wieder sauber umgeschaltet auf Beta-Zustand. In meine ursprüngliche Gestalt zurückzukehren, war ein so großer Schmerz für mich, dass ich noch ganze Nächte darüber weinte. Wie oft habe ich mich nicht seit jener Nacht, die ich unter freiem Himmel auf einer Klippe verbrachte, den Herden der Schweine zugesellt, um in meine zerstörte Verwandlung zurückzukehren. Um wieder die Sau rauszulassen. Regressionsfantasien sind sicherlich etwas, das in der Literatur ausagiert wird. Zurück in vorzivilisatorische Zeiten, in denen wir den wilden Trieben freien Lauf lassen können. Im Grunde ist es eine Art negative Schöpfungsgeschichte, ja? Diese Geschichte von der Verwandlung. Uns ist ganz kannibalisch wohl, als wie 500 Säulen. Menschen sind Schweine. Da rührte Kirke sie mit der Rute. Schwein oder nicht Schwein? Das ist hier die Frage. Ich akzeptiere das als ein unausrottbares Bedürfnis im Menschen, der ja mit seinem jeweiligen Alltag natürlich niemals zufrieden sein wird. Er hat immer eine Überschussenergie in sich, die sich nie realisiert in dem, was wir Alltag nennen. Steffen Dietz meint vor allem geistig-spirituelle Überschussenergie. Sicher aber auch die grob sinnliche. Menschen sind senkrechte Schweine. Die Unterdrückung des Triebs, die die Menschen zum Selbst macht und vom Tier trennt, war die Introversion der Unterdrückung im hoffnungslos geschlossenen Kreislauf der Natur, auf den der Name Kirke anspielt. Der gewalttätige Zauber, der an die idealisierte Urgeschichte gemahnt, bewirkt mit der Tierheit den wie sehr auch selber befangenen Schein der Versöhnung. Das und noch einiges mehr bewirkt sie, die Dialektik der Aufklärung, auch wenn man es nicht gleich versteht. Horkheimer und Adorno analysieren diese Dialektik mit einer Spur schweinischer Sehnsucht. Mit der Tierheit, das wie sehr auch selber befangene Schwein der Versöhnung. Man hat sich satt. Ja? Man möchte ein anderer sein als der, der man ist. Man will aus der Haut fahren in eine andere Haut, eine neue Haut. Und dafür hat es anscheinend dem Menschenleben nie gemangelt. Man atmet durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das macht man dreimal. Vorher senkrechtes Schwein. Nachher waagerechter Mensch. Vorher waagerechter Mensch. Nachher senkrechtes Schwein. Und nun ist es aber so, dass Verwandlung halt selten nach Wunsch geschieht. Da werden ja unendlich viele Wünsche enttäuscht und das Gewünschte kommt nicht zustande, ganz anderes kommt zustande. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine, flimmerten ihm hilflos vor Augen. Ein Schwein hätte diese Irritation, glaube ich, nicht im selben Maße ausgelöst. Das wäre uns noch zu ähnlich. Andreas Dorschel hat ein Buch verfasst mit dem prägnanten Titel Verwandlungen. Mythologische Ansichten, technologische Absichten. Und er hat zweifellos recht. Menschen sind senkrechte Schweine, keine senkrechten Käfer. Und Käfer sind schon gar keine waagerechten Menschen. Kafka wusste das. Trotzdem und genau aus diesem Grunde, vorher Frau, nachher Sau. Spontane Verwandlungen können Götter und Hexenlos, siehe Gregor Samsa, jedem, jeden Tag passieren. Die Voraussetzungen sind vorhanden. Die meisten Menschen merken es zunächst gar nicht. Sie fühlen sich nur irgendwie anders. Sie runden sich hinten herum, schnarchen merkwürdig, essen die Blumensträuße, statt daran zu riechen. Doch dann ist es beim besten Willen nicht mehr zu ignorieren. Das kleine Schwänzchen, das sich spiralförmig auf meinem Hinterteil ringelte. Marie Darieusek beschreibt diese Verwandlung in ihrem Ende des 20. Jahrhunderts erschienenen Erfolgsroman Schweinerei. Meine Nase hatte etwas Schweinchenhaftes an sich. Das Schlimmste war aber die Behaarung. Haare wuchsen mir auf den Beinen, selbst auf dem Rücken. Lange, dünne Härchen. Eine Ganzkörpermasseuse verwandelt sich mit den sexuellen Wünschen ihres Chefs und den bizarren sexuellen Wünschen ihrer Kundschaft peu à peu in eine Sau. Ihre Schenkel werden prall, obenrum spannt sich die Bluse. Doch als ihr dann pro Seite zwei weitere Brüste zu wachsen beginnen, geht das selbst ihren exzentrischen Kunden zu weit. Da laufen verschiedene Traditionsstränge zusammen. Also zum einen ist es sicherlich ein Text, der Geschlechtsverhältnisse untereinander thematisiert, die Verwandlung von Frauen in Objekte der Begierde, der Verwaltung, der Beherrschung. Es ist aber auch eine Reminiszenz etwa an die Odyssee drin, wo die Zauberin Kirke dann die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt. Und das hat man so interpretiert, dass sie damit eigentlich deutlich macht, dass die sich animalisch benehmen. Eine wunderbare Pfütze mit schön lauwarmem Schlamm darin, von der Sonne aufgeheizt, voll frisch gefallenem Regenwasser. Ich legte mich in die Pfütze und streckte alle Viere von mir. Diese schweinische Metamorphose korrespondiert mit der schweinischen Behandlung der Protagonistin. Die naive und wenig reflektierende Schweineheldin wird durch die sexuellen Wünsche der Männer zur Sau gemacht. Nach anfänglichen Irritationen fühlt sie sich auch säuisch wohl. Dann emanzipiert sie sich als senkrechte Sau bzw. als waagerechte Frau. Es gelingt ihr, die Verwandlungen zu steuern. Letztendlich kann man sagen, dreht sie diese Konstellation, das Schwein ist die gedemütigte Kreatur, um und macht aus ihrer Heldin ein selbstbewusstes Schwein. Was dann die Frage in den Raum treten lässt, haben die Menschen eigentlich vor den Schweinen irgendwas voraus? Ja? Oder ist nicht ein kluges Schwein vielleicht was Besseres? Jedenfalls ein besseres Leben als das der Menschen in jenem kapitalistisch-faschistoiden Schweinesystem, in dem die Menschen in Marie Darrieussecs Roman leben. Augen zu, durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen, das mache ich dreimal. Die Frau Sau tut sich mit einem Werwolf namens Yvonne zusammen. Sie bestellen sich Pizza ins Appartement. Ich aß die Pizza und Yvonne den Boten. Und schließlich flüchtet sie als Saufrau in die Wälder, vergnügt sich mit einem wilden Eber. Vermutlich jenem, in den sich Lautréamont hineinträumt. Ich konnte meine Seele bis zur äußersten Höhe dieser unaussprechlichen Wollust erheben. Dann kriegt die Saufrau viele kleine niedliche Ferkel. Es ist subversiv. Ich halte es auch für verspielt, aber auf eine kluge Weise verspielt. Dies und anderes in Monika Schmitz-Ehmanns Buch Poetiken der Verwandlung. Jupiter sah die müde, verlassene ruhen und sagte: Das ist ja ein Hammer. Ey, das ist ja ein Knaller. Jupiter begehrt, was ihm seine eifersüchtige Göttergattin Juno, alias Hera, neidet, verwandelt sich in Diana und nähert sich, derart getarnt, der liebreizenden Callisto. Wirklich ein Schlich, der sicherlich meiner Gemahlin versteckt bleibt. Oder erfährt sie ihn doch? So lohnt sich wahrlich die Schelte. Alsbald hüllt sich der Gott in Gestalt und Tracht der Diana. Dann küsst er das Mädchen. Aber nicht richtig mit Maß, nicht so, wie die Mädchen sich küssen. Sondern anders. Und Callisto wurde von Jupiter schwanger. Doch Jupiters Gattin bekam Wind von der Sache und rächte sich mittels Verwandlung an Callisto. Strafe, die sollst du erleiden. Ich nehme dir deine Gestalt weg, die dir gefällt, du Freche, und die meinen Gatten berückt hat. Also sprach sie und packte sie vorn an den Haaren. Zur Erde warf sie sie hin, aufs Gesicht. Da erhob sie flehend die Arme. Aber die Arme begannen von schwärzlichen Zotteln zu starren. Um sich zu krümmen die Hände, es wuchsen gebogene Krallen, um ihr als Füße zu dienen. Das Antlitz, von Jupiter einstmals höchlich gepriesen, entstellte ein breiter und hässlicher Rachen. Einzig der Geist, er bleibt, auch als sie zu Bären geworden. Juno ist rachsüchtig und boshaft. Sie lässt Callisto nicht vollständig regredieren. Sie wird nicht komplett zur Bärin. Ihr menschliches Bewusstsein bleibt. Und nun muss sie, die unschuldig verführerische Verführte, es erleben, wie gewalttätige Bären sie als attraktive Neubärin bedrängen. Augen zu, durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen, das mache ich dreimal und dann atme ich ganz normal weiter. Verwandlungen in Tiere gibt es reichlich in Ovids Metamorphosen. In Wolf, Kuh, Hirsch, Schlange, Spinne, Vögel, Rebhuhn, Wiesel, Löwe. Die Götter haben gemischte Motive. Manchmal kommen sie zur Sprache, manchmal deuten sie sich an, Lohn und Strafe, auf jeden Fall Ausübung von Macht. Ovids Motiv ist dann wohl eher darauf hinzuweisen, wie wandelbar die natürlichen Wesen sind. Interessant wäre es, wenn sich die Menschen selbst verwandeln könnten. Und jetzt lerne ich das bewusst zu atmen. Das geht übrigens ganz schnell, das kann jeder, das braucht keine Fähigkeit oder so. Nein, nicht in veränderte Menschen wie bei Frank Wilde, in Tiere. Und das nicht nur in schweinischen Träumen wie bei Lautréamont. Auch nicht bloß durch Gestaltwechsel wie bei Harry Potter Teil 5 oder wie bei Ovid die bärige Callisto. Bei weitem interessanter wäre es, wenn die Verwandlung vollständig wäre, also ganzheitlich, mit Körper und Geist, erzeugt durch gezielte Regressionsverfahren. Die Rede ist nicht von einer Art Urschreitherapie, so? Sondern von der phylogenetischen Regressionstherapie. Über merkwürdige Experimente berichten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1900, die der weltbekannte Paartherapeut Jürg Willi zufällig auf einem Dachboden in der Schweiz fand und zusammen mit der Künstlerin Margareta Dubach bearbeitete und als Buch herausgab. Der programmatische und zu Unrecht wenig beachtete Titel »Die Überwindung des Menschseins nach der Heilmethode von Professor Pilzbart«, Haffmanns Verlag Zürich, 1994. Die anthropologisch frühexistenzialistische Ausgangsposition der Regressionstherapie? Halb dem tierischen, halb dem göttlichen Bereich zugehörig, doch in beiden widerstreitend, ist der Mensch zu höherem berufen und doch seinen körperlichen Defekten und Schwächen ausgeliefert. Ein unglückliches, in sich zerrissenes und unharmonisches Wesen. Heilung verspricht phylogenetische Regression, das heißt eine therapeutische Rückkehr zu stammesgeschichtlichen Frühformen. Denn klar ist, die Ontogenese, die prä- und postnatale Entwicklung des Individuums, verläuft analog der Phylogenese. Und phylogenetisch ist der Mensch nicht nur ein Affe, sondern auch eine Amphibie und ein Einzeller. Der Einstein sagte ja mal, Gott würfelt nicht. Es gibt ja keine Zufälle. Der Mensch muss die Demut aufbringen, seine tierische Grundstruktur anzuerkennen. Er muss sich bewusst öffnen der Gefräßigkeit des Wolfes, der Dummheit des Esels, der Geilheit des Bockes und der Unflätigkeit des Schweins. Die weiter zurückreichende Regression ins Pflanzliche oder gar Mineralische gelang nur wenigen Klienten. Ziel ist es aber, durch ein Zurückschreiten in alle Stadien der Stammesgeschichte, zurück bis zu den Ursprüngen des Lebens und anschließendem Anlaufnehmen durch die Stufen der Einzeller, Würmer, Fische, Frösche, Reptilien, Vögel und Säugetiere zu den niederen und höheren Affen, könnte dem Menschen der Sprung ins posthominide Stadium gelingen. Nietzsche hat für diesen Menschen ein schönes neues Wort geprägt, das ist nämlich der Übermensch, der da entsteht. Sigmund Freud nahm an den Metamorphose-Experimenten von Dr. Pilsbart teil, versagte und flüchtete. Karl Gustav Jung blieb, regredierte erfolgreich zum Stier, steckte aber dann grasfressend auf einer Schweizer Alm fest und konnte erst nach aufwendigen Interventionen zur Rückverwandlung motiviert werden. Andere, denen es gelang, ihre Affinitäten zu bestimmten Tieren bzw. Entwicklungsstadien zu klären, erreichten eine gezielte Teilmetamorphose mithilfe komplizierter Hypnosetechniken. Belegzeichnungen von Menschenkörpern mit Eselsköpfen, Menschenköpfe auf Tintenfischkörpern, Menschen mit Fledermausflügeln etc. belegen die Intensität dieser Experimente. Kurz vor der Vollendung wurde behördlicherseits die phylogenetische Regressionstherapie aus Tierschutzgründen leider gestoppt. Solche Selbsttranszendenzerfahrungen, die werfen nicht einen Blick auf unsere Nachtseite, sondern sie sind ein Zeichen der Vielfalt von uns Menschen. Das darf man nicht so schnell moralisch diskreditieren wollen, auch dann, dass man das als literarischen Abweg ansieht. Also nee, das sind Formen, die im Tiefen letztlich auf eine Bereicherung von uns Menschen und die Unabgeschlossenheit von uns Menschen beschreibt. Der Mensch ist anthropologisch offen, also metamorphosefähig. Und das in vielfacher, fiktiver und realer, metaphysischer und empirischer Hinsicht und auch in biotechnologischer. Vorher krank und doof. Nachher gesund und schlau. Vorher die Krone göttlicher Schöpfung. Nachher die Krone der eigenen Schöpfung. Vorher unvollkommen. Nachher perfekt. Eine sogenannte Schnellumschaltung nach Professor Schulz. Nein, ein Exkurs. Von der Alchemie der Renaissance zur Biotechnologie der Moderne. Alle Werk, die die Natur für sich getrieben hat, von einer Staffel zu der anderen, die müssen ihr wieder auflösen, empfahl bereits der Alchemist Paracelsus. Alchemisten arbeiteten bereits im 16. Jahrhundert daran, die Natur in Teile zu zerlegen, um sie dann neu und besser wieder zusammenzusetzen. So sollte er entstehen. Der perfekte Mensch. Es geht ja nicht um diese Erzeugung von Gold aus Dreck, sondern es geht ganz wesentlich um den Körper, um den Leib. Und da ist natürlich eine Verbindung zu sehen zu Biotechnologien. Die Alchemisten haben versucht, den Homunculus bei Paracelsus, einem der wichtigsten Alchemisten und Ärzte der frühen Neuzeit, gibt es diese Vision, dass man mittels der Arbeit den vollkommenen Menschen schaffen kann. Das ist wörtlich eine Formulierung von Paracelsus. Und das Ganze geschieht durch eine Auflösung in einfachste Elemente. Der Philosoph Andreas Dorsches erläutert in seinem Buch Verwandlung, dass die Alchemisten vor 500 Jahren die heutige Zerstückelungstechnik der Biotechnologie, also Verwandlung durch das Zerschnippeln und Neuzusammenkleben der DNA, dass die Alchemisten dies antizipiert hätten und dass Ovid nie auf eine solche Idee gekommen wäre. Dieser Elementarismus, dass man auf einfachste Bestandteile zurückgeht und dann die ganze Sache neu aufbaut, das ist wiederum eine Vorwegnahme modernsten naturwissenschaftlichen Denkens. Es ist ferner der Vorrang des Künstlichen vor dem Natürlichen, der hier neu ist. Also all diese Elemente weisen natürlich voraus auf moderne Technologie. Vorher Metamorphose im Stück. Nachher Metamorphose durch Zerstückelung und Neukonstruktion. Vorher Stückzerlung nicht. Nachher Ex-Ende-Kurs. Exkurs Ende. Es geht weiter mit ganz normalen Alchemie- und gentechnikfreien Verwandlungen, auch ohne die aufwendige und unsichere phylogenetische Regressionstherapie. Bei Frank Wilde reicht ein kurzes, aber intensives Mentaltraining. Man macht also Folgendes, man atmet durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das macht man dreimal nach Möglichkeit im Sitzen. Damit man nicht einschläft. Und jetzt lerne ich das bewusst zu atmen. Es geht übrigens ganz schnell, das kann jeder. Heute gehört Frank Wilde zur ersten Riege der Mentaltrainer und kümmert sich um die Befindlichkeiten der deutschen Sport- und Wirtschaftselite. Zitat Financial Times Deutschland. Cooler Typ. Die Power reißt mit. Ein Mann mit Köpfchen. Zitat Bild-Zeitung. Mit seinen Ideen, seinem Training, seinen Worten, seinen Aussagen bringt Frank Wilde die Seelen der Menschen zum Klingen. Sie ändern oft von einer Stunde zur anderen ihr Leben. Zitat Echo der Frau. Und da kommt es im Gehirn zu einer sogenannten Großhirn-Hemisphären-Synchronisation. Und wir Trainer zeigen in so einem Seminar, wie ein Mensch von jetzt auf gleich in eine Entspannung kommt. Und in dieser Entspannung stellt er sich seine Ziele, visualisiert er sich seine Ziele, als bereits erreicht vor. Ich habe einen grandiosen Job, einen supergeilen Mann. Eine supergeile Frau. Ein gigantisches Haus, ein sensationelles Auto, zwei Premiumkinder, blond und blauäugig. So konditioniert sich der Mensch auf das, was als Erfolg, Wohlstand, Glück gilt. Also das, was ich im Kopf habe, muss ich geistig vorwegnehmen. Warum? Damit das Unterbewusstsein hinterher tappern kann. Und alles, was diesen Konditionierungen zuwider ist. Alte Konditionierungen, ich schaffe das nicht, die Gesellschaft lässt das nicht zu. Oder gar die Paradoxie des Menschseins. Skepsis, Zweifel, Nachdenken über mögliche Misserfolge. Dann muss ich mir selbst sagen, löschen, löschen, löschen. Wenn ich mit meinem Handy eine SMS schreibe und habe mich vertippt, was mache ich? Escape. Entfernen, löschen, Handy an der Wand schmeißen. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Frank Wilde ist sich sicher, der Mensch muss nur wissen, was er will. An diesem ersten Schritt scheitern leider 95% aller Menschen. Dann muss er sich seine Wünsche konkret im Alpha-Zustand Großhirn-Hemisphären-Synchronisation vor Augen führen. Der Rest läuft dann ganz von selbst. Es ist bei hochintelligenten Menschen ein Problem. Viele machen sich immer Gedanken über den Weg zum Ziel. Und jetzt sage ich als Trainer, weißt du was? Der Weg zum Ziel ergibt sich, weil er ergibt sich immer. Fusch mir nicht dazwischen, denn es gibt Mittel und Wege. Darauf kommst du mit deinem noch so toll geschulten, rationalen Verstand sowieso nie, warum etwas geht. Und jetzt sagt der Trainer, ist ja auch nicht wichtig, warum es geht. Wichtig ist, dass es geht. Aber warum, wieso, weshalb, völlig uninteressant. Und wenn es trotz eifriger Konditionierung Großhirn-Hemisphären-Synchronisation. Wenn es nicht gleich klappt, kein Problem. Es gibt so Fügungen. Synchronizitäten, Synchronismen, Gleichzeitigkeit der Ereignisse, Zufälle, Sie können es nennen, wie Sie es wollen. Es gibt da draußen, und ich glaube, das ist mehr oder weniger, hat was mit Energie zu tun. So wie ich meine Energie aussende, kommt das Gesetz der Resonanz, kommt das Gesetz der Anziehung wieder zurück. Jeder Euro, den ich ausgebe, kommt 10-fach zurück. Eintritt in den Hintern des Nachbarn, 10 kriegst du zurück. Jeder kriegt das zurück, was er aussendet. Ausgebeutet, betrogen, erschlagen, letztlich selber schuld. Jeder kriegt, was er verdient. Sie ziehen immer das an, was sie brauchen, um an dieser Stelle weiterzukommen. Deswegen zum Beispiel auch an die Hörer ein guter Tipp. Verwandeln Sie sich selbst in den Seminaren von Frank Wilde. Investieren Sie. Pro Tag bei 2 Personen 299 Euro pro Person. Bei 50 Personen 49 Euro pro Person. Bücher hat er auch geschrieben. Das erfolgreichste trägt den ebenso prägnanten wie aufrüttelnden Titel Beweg deinen Arsch. Um da wieder rauszukommen, zählt ein Mensch von 1 bis 50 raus. Also einfach, dass er sich sagt, 1, 2, 3, 4, 5, macht die Augen auf und hat wieder sauber umgeschaltet auf Beta-Zustand. Vorher Mann und Frau. Metamorphosen sind eben Erzählungen, um uns diesen Stoffwechsel der Welt begreiflich zu machen. Nachher Mensch. Man kann sich von einem Mann in eine Frau verwandeln oder umgekehrt. Heute ist das ein psychosoziomedizinischer Vorgang. Im antiken Mythos ein irgendwie transhumanistisch schlangenhafter. Der blinde griechische Seher Teiresias war zuerst als Mann ein Priester des Zeus. Er erschlug den weiblichen Teil eines kopulierenden Schlangenpaares. Daraufhin wurde er zur Frau. Und als Frau Priesterin der Hera. Kinder bekam er auch, gleich 7 Stück. Dann erschlug er den männlichen Teil eines kopulierenden Schlangenpaares und wurde wieder zum Mann. Und das Patriarchat hatte ihn wieder. Ovid berichtet von mythischen Transgender-Prozessen. Die Verwandlung der Iphis. Sollte eine Tochter geboren werden, wollte der Vater das Neugeborene umbringen. So gab die Mutter ihre Tochter als Knaben aus. Diese wuchs als Junge auf und verliebte sich in ein Mädchen. Und so rührte die Liebe an beider unschuldige Herzen. Iphis liebt, wo nimmer die hofft zu besitzen. Verzweiflung steigert ihr Liebesgefühl. Es glüht für ein Mädchen. Kaum die Tränen meistern. Wie soll das noch enden? So spricht sie. Isis, die Familiengöttin, schafft Ordnung. Dem Antlitz entschwindet sachte die Weiße. Es wachsen die Kräfte. Die Züge sind sichtlich kühner geworden und kürzer das Maß der entbundenen Haare. Größeres Feuer ist da, als das Mädchen besessen, denn du bist, eben noch Weib, ein Mann. Vorher Isis. Nachher Chirurgenmesser und Hormone. Dazwischen, im christlichen Abendland, aber auch anderswo, sorgen Scheiterhaufen, Gesetzbücher und Irrenärzte für Normalität. Vorher Einzeller. Nachher Lucy. Vorher Neandertaler. Nachher Millionär. Die Menschheitsgeschichte ist ein Verwandlungsprozess, ein dynamischer. Vorher IQ. Heute UQ. In den 70er Jahren entdeckte die Wissenschaft ja unseren IQ. Da hat man gesagt, du musst einen hohen Intelligenzquotienten haben, also so Günther Jauch, ne? Ganz hohen IQ, das ist es. In den 90er Jahren entdeckten wir diesen EQ, emotionale Intelligenz, hat man gesagt, du musst hier Gefühle rauslassen. Inzwischen weiß man, das ist alles Schwachsinn. Erst die Symbiose aus beidem, das ergibt SQ, also das nennt man spirituelle oder vereinfacht auch universelle Intelligenz. Eine Verwandlung zum Besseren. Fortschritt. Vom 18. bis weit ins 20. Jahrhundert dominierte ein eindimensionaler Fortschrittsgedanke. Vorher schlecht, primitiv, brutal, abergläubisch. Nachher gut, differenziert, human, aufgeklärt. Vorher Feudalismus, Ausbeutung, Armut. Nachher Menschen sind glücklich, frei, emanzipiert und sexuell variabel aktiv. Feministinnen und Sexualwissenschaftler loben den Utopisten Charles Fourier. Er lebte 1772 bis 1837, langweilte sich als armer Kaufmannsgehilfe und Handlungsreisender, entwarf eine ideale Gesellschaft, langweilte sich auch dabei und ergänzte die konstruierte neue Gesellschaft mit einer verwandelten Natur. Vorher Hai, Löwe. Nachher Anti-Hai, Anti-Löwe. Der leicht im Schritt mit raschem Trabe springen. Und der Reiter wird auf seinem Rücken so weich sitzen wie in einem Federwagen. Die Menschen werden, Fouriers Prognosen zufolge, dann durchschnittlich 2,30 Meter groß und 144 Jahre alt werden. Am Ende eines Schwänzchens, das den Menschen hinten wachsen werde, würde sich ein Organ bilden, mit dem die Menschen ätherische Fluida aufnehmen, mit deren Hilfe sie mit den Bewohnern anderer Sterne kommunizieren könnten. Die neuen Schöpfungen werden notwendige Erfolge von gegenbildenden Aromen sein, die nach einem aromalen, sphärischen Bad die Meere von ihrem Bittersalz befreien. Und den Ozeanen den Geschmack von Zitronenlimonade geben. Man kann sich selbst verändern, dann geht's. Und dann verändert sich auch die Umwelt. Fourier war fest davon überzeugt, wenn die Menschen als Freie und Gleiche sozial und sexuell frei leben, dann wird sich auch die natürliche Umwelt verwandeln, nicht nur die gesellschaftliche. Fouriers Utopie antizipiert eine schwindelerregend ganzheitliche Totalmetamorphose. Doch damit räumte der Marxismus auf. Vorher Utopismus, Frühsozialismus, also Fourier und andere. Nachher wissenschaftlicher Sozialismus, also Marx, Engels, Lenin und Nachfahren. Das ist inzwischen auch schon Geschichte. Vorher Sklavenhalterstaat, Feudalismus, Kapitalismus. Nachher Sozialismus, Kommunismus, Hurra, Hurra. Der Gedanke der Linearität etwa geschichtlicher Prozesse, den kennen wir bevorzugt seit der frühen Neuzeit, als man die Entwicklung der Menschengesellschaft als einen Prozess zu verstehen versuchte, der sich in einem ständigen Prozess zum Besseren bewege. Lineare, determinierte, auf ein Ziel hin programmierte Fortschrittsprozesse stehen für ein geschlossenes Denken. Dieses Fortschrittsdenken, das verträgt sich nicht mit dem Verwandlungsdenken. Der Fortschritt ist akkumuliert sozusagen. Es wird immer besser, es wird immer mehr. Immer mehr vom Gleichen ist nichts wirklich anderes, meint der Philosoph Andreas Dorschel. Und Monika Schmitz-Ehmann sagt, in dem Maß, in dem die Vorstellung, dass die Geschichte sich zielstrebig entwickelt, obsolet geworden ist, interessiert man sich natürlich umso mehr für das, was unterdessen passiert, wenn es sich nicht in eine bestimmte Richtung entwickelt, sondern vielleicht auch hin und her. Verwandlung ist in einer nicht wissenschaftlichen Form im Geschichtenerzählen am besten aufgehoben. Schöne Geschichten gibt es nicht nur bei Ovid, sondern auch in der Bibel, im Neuen Testament. Vorher blind. Nachher sehend. Vorher lahm. Nachher gehen. Vorher aussätzig. Nachher rein. Jesus begegnet einem Leichenzug. Hinter der Bahre die trauernde Mutter. Jesus hat Mitleid. Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Totenerweckungen und Heilungswunder sind für antike Göttersöhne, Heroen und Religionsgründer ein absolutes Muss. Wasser. Wein. Das war Dionysos. Wasser. Wein. Das war der in Jesus verwandelte Dionysos. Mit 600 Litern Wein, Historiker haben das ausgerechnet, sorgt Jesus für eine feuchtfröhliche Hochzeitsfeier. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, heißt es in Goethes Faust. Für nette Geschichten um Verwandlungen, Konversionen und Metamorphosen gilt das zweifellos auch. Als ich nun unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Ich antwortete, »Wer bist du, Herr?« Er sagte zu mir, »Ich bin Jesus, der Nazoräer, den du verfolgst.« Ich sagte, »Herr, was soll ich tun?« So wurde Saul zu Paul, beziehungsweise zu Paulus, dem Miterfinder des Christentums. Doch auch Jesus selbst verwandelt sich mitunter. Da wird dieser Wanderprediger Jesus von Nazareth auf einmal eine Figur aus strahlendem Licht. Und es ist genau in der Mitte der Evangelien platziert. Andreas Dorschel meint die befristete Metamorphose von Jesus, von Luther und anderen mit Verklärung übersetzt. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Also Jesus. Zeugen sind die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Jesus, dieser Wanderprediger, der erscheint auf einmal als eine göttliche Figur. Also da kommt wirklich das Wort Metamorphosis und es ist eine zentrale Stelle, auch wenn die in der heutigen Theologie und im heutigen Alltagsverständnis von Christen so eine geringe Rolle spielt. Weil der strahlende Jesus, erklärt der Philosoph Andreas Dorschel, nicht als armer Leidensmann, sondern als taffer Gottessohn erscheint, der sich in verwandeltem Zustand noch eine Weile mit den längst verstorbenen Propheten Elias und Moses unterhält. Auch Gottvater meldet sich gleichsam fernmündlich aus einer Wolke und autorisiert Jesus als Gottessohn. Dieser ist mein geliebter Sohn. Und so weiter. Doch damit ist noch lange nicht genug mit den Metamorphosen. Post mortem werden alle, die sich für das bessere Jenseits qualifiziert haben, verwandelt in das herrliche Bild des Herrn. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Vorher Mensch mit allem Drum und Dran. Nachher Bild des Herrn. Die Verwandlung der Sterblichen in welche, die des ewigen Lebens teilhaftig sind. Bei Paulus ist das eine Verwandlung von Fleisch in Geist. Später gibt es dann die Auferstehung des Fleisches. Das ist nicht paulinisch, aber ist auch eine Verwandlung. Das spielt eine ganz große Rolle im Christentum. Also Fleisch tot, Geist, Fleisch auferstanden. Verwandelt wird zudem in jeder Messe. Vorbild ist ein mythologisches Abendessen. Die Eucharistie, die heilige Kommunion, also diese Verwandlung von der Hostie und des Messweins in Fleisch und Blut Christi. Frage: Was geschah bei den Worten Jesu, das ist mein Leib, das ist mein Blut? Die vorgeschriebene Antwort im katholischen Schulkatechismus: Bei den Worten Jesu, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wurden Brot und Wein in seinen Leib und in sein Blut verwandelt. Nur die Gestalten von Brot und Wein blieben. Das heißt, die Metamorphose findet statt, bleibt aber unsichtbar. Bei jedem katholischen Abendmahl wiederholt sich das. Nachher Leib Christi. Vorher Stück Brot. Nachher Blut Christi. Vorher Wein. Empirisch lässt sich das nicht nachvollziehen, was aber nicht weiter schlimm ist, weil Metamorphosen Mythen sind, also so etwas wie nette, gegebenenfalls sinnstiftende Geschichten. Metamorphosen sind eine ganz alte Form einer Erzählung vom Stoffwechsel der Welt. Erstmal, ja. Meint der Philosoph Steffen Dietzsch und bezieht sich dabei auf die Geschichte von der Hinrichtung Jesu im Neuen Testament. Im christlichen Mythos wird es dann klarer ausgedrückt. Der Gott, der stirbt am Kreuz und der wieder aufersteht nach einer bestimmten Zeit, der eben dann nicht als Auferstandener nicht ein auferstandener Gott ist, sondern der Auferstandene ist ein Mensch. Ja? Und zwar ein ganz besonders neuer Mensch. Nietzsche hat für diesen Menschen ein schönes neues Wort geprägt. Das ist nämlich der Übermensch, der da entsteht. Kurzum, Gott hat sich in einen göttlichen Menschen verwandelt. Der Mensch ist damit nicht nur ein empirisches Wesen, sondern auch ein geistig-spirituelles. Das ist einer, der sich lang macht zwischen der alten Natur und zwischen dem neuen Geist. Ja, das ist ein Seil, wie Nietzsche sagt, gespannt zwischen zwei Seinsbereichen. Und auf diese Weise ist der Mensch weder ein Geistwesen, ein Vernunftwesen, er ist auch nicht nur ein Naturwesen, sondern er ist eine paradoxe Kombination, eine paradoxe Mischung zwischen beiden. Die schweinischen Verwandlungsgelüste werden durch diesen Mythos ebenso verständlich wie seine Geistigkeit. Hier kommt der Metamorphose-Gedanken ganz elementar und ganz irdisch und ganz diesseitig zum Ausdruck. Dieser neue Mensch sind nämlich wir alle. Wir sind nicht unterwürfig dem Gott, wir sind nicht Knechte dieses neuen Herrn, sondern wir sind selber wie dieser Herr. Das ist die pfiffige Pointe am Christentum. Meint Steffen Dietzsch, dass es nach Metamorphosenprozessen befreit ist von einem übergeordneten Gott, den es so nie gegeben haben soll. Im Anfang war das Nichts und das Nichts war Gott. Damit Gott aber etwas wird, muss es oder er sich auf eine Art Stoffwechsel einlassen. Diese Selbstverwandlung Gottes ist die Bedingung der Möglichkeit, dass es überhaupt etwas gibt und nicht viel mehr nichts. Doch dieses Nichts kann es nicht geben, weil es sich bereits in ein Etwas verwandelt, wenn vom Nichts die Rede ist. Ich kapiere nichts. Gut so. Und daraus folgt, dass sich das göttliche Nichts ins Menschliche verwandelt. Und das bewirkt, dass der Mensch etwas unabgeschlossen, etwas Paradoxes ist. Der Mensch ist ein Paradox. Als Gott und Tier hat das Paradox die Freiheit, Mensch zu sein. Und wenn es beim ersten Mal nicht so gut geklappt hat, gibt es noch eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte. Es ist geboren. Ich schlug die Augen auf. Am ganzen Körper voll mit weißlichem Schleim lag ich nah an der Kuppe einer Eselstute. Es war nicht zu fassen. Der prächtige Landedelmann Chiemenau, der die Klassiker lesen und interpretieren konnte, war tatsächlich als ein kleines Eselsfüllen mit vier schneeweißen Hüfchen und einem rosaweichen Maul wiedergeboren worden. Der Ex-Großgrundbesitzer, dem man während der chinesischen Kulturrevolution mit einem Schrotgewehr den halben Kopf weggeschossen hat, wird schließlich wiedergeboren im Stall seines früheren Knechts. Aus ihm wird ein stolzer Eselhengst, der allerdings, wie die Gefährten des Odysseus, ans Menschliche gebunden bleibt. Chiemenau, verdirb mir nicht die Lust. Ich bin ein sich im Feuer der Liebe verzehrender Eselhengst, der quasi nebenbei die chinesische Kulturrevolution in allen Phasen erzählt. Der Esel stirbt. Chiemenau wird als Stier wiedergeboren. Wieder in seinem Heimatdorf, jetzt als stolzer Eber. Ich konnte meine Seele bis zur äußersten Höhe dieser unaussprechlichen Wollust erheben. Dann wird Chiemenau auf insgesamt 811 Seiten noch als Hund und Affe wiedergeboren und stirbt schließlich Anfang des 3. Jahrtausends. Und der chinesische Schriftsteller Mo Yan bekam den Nobelpreis dafür. Alles verwandelt sich. Nichts geht unter. Es wandert der Lebenshauch von dort hierher, von hier dorthin. Und er drängt sich ein in beliebige Körper. Er fährt aus Tieren in Menschenleiber und unsere Seele in Tiere. Doch niemals vergeht sie. Seelenwanderung bei Ovid. Vorher Frosch. Nachher Bundeskanzler. Nachher Mandy. Vorher Prinzessin. Vorher Seelenwanderung. Nachher Parodie. Eine Parodie des Reinkarnationsglaubens des griechischen Philosophen Pythagoras bei Ovid. Niemals bewahrt es die nämlichen Formen. Aber es ändert im Wesen sich nicht. So ist auch nach meiner Lehre die Seele dieselbe, nur wechselt sie stets die Gestalten. Der Pythagoras Ovids empfiehlt deshalb das Kinderzeugen, um den Seelen Obdach zu gewähren und, kannibalismuskritisch, vegetarisches Essen. Nie sollt ihr die Seelenverwandter ruchlos mordend entleiben. Nie nähre sich Blut von dem Blute. Tatsächlich meint sich so mancher dunkel an frühere Existenzen zu erinnern. Tibetanischer Bauernjunge. 14. Dalai Lama. Reinkarnationstherapeuten helfen Zweifelnden zurück in frühere Leben. Denn tief im Seeleninneren eingeschlossen liegen die Sedimente früherer Leben. Aber irgendwas liegt da unten immer. Und sei es die Erinnerung an den letzten Horrorfilm. So hört. Es ist nichts auf der Welt, das Bestand hat. Alles ist fließend und flüchtig, ist jede gestaltete Bildung. Gleiten doch auch in Dauerbewegung die Zeiten vorüber, ähnlich dem Flusse. Er kann nie rasten, der Fluss, und es rastet nie die bewegliche Stunde. Dennoch endet sie jetzt. Das ist eine sogenannte Schnellumschaltung nach Professor Schulz. Was ewig bleibt, ist die durch alle Metamorphosen sich hindurch verwandelnde Erkenntnis, dass der Mensch etwas unabgeschlossen, etwas Paradoxes ist. Der Mensch ist ein Paradox. Diese Vorstellung, dass wir mal ein Ganzes werden, das ist vorbei. Das geht mit uns nicht. Das heißt, wir sind in gewisser Weise unnatürliche Wesen. Ein Mensch von kleinem Wuchs sagte: Ich wäre mit allem einverstanden, wenn ich nur ein kleines bisschen größer wäre. Kaum hat er das gesagt, da sieht er, vor ihm steht eine Zauberin. Was willst du? Fragt die Zauberin. Und der Mensch von kleinem Wuchs steht da und bringt vor Angst kein Wort über die Lippen. Nun? Der kleine Mensch steht da und schweigt. Die Zauberin verschwand. Da brach der Mensch in Tränen aus und fing an, sich die Nägel abzubeißen. Erst biss er sich alle Fingernägel ab, dann auch die Zehennägel. Hörer und Hörerinnen, denkt euch hinein in diese Fabel. Von Daniel Harms. Und euch wird ganz schlecht. Vorher. Nachher. Metamorphosen. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Gabriele Blum, Bettina Kurt, Michael Evers, Tonio Arango. Ton Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Um da wieder rauszukommen, zählt ein Mensch von 1 bis 50 raus. Also einfach, dass er sich sagt, 1, 2, 3, 4, 5, macht die Augen auf und hat wieder sauber umgeschaltet auf Beta-Zustand. Produktion Deutschlandfunk 2013.